Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Wie man Napoleons macht. Nimm Feder und Tintenfass. Mach dies, mach das und mach noch so. So steht er do, bei Austerlitz und Waterloo. Fruchtstück, den Kürbis nimm. Setz die Gurke dran, drei Radi vollenden den großen Mann. Ende von Wie man Napoleons macht. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de.